geboren für den Kampf an der Waffe. Sie kennen keine Liebe, Gefühle, nur Rache. Sie gehen auf Befehl, verbrennen wie Drache. Töten entsetzlich für die fremde Sache. Sind Kindersoldaten mit der Gas in Händen. Ohne Erbarmen Existenzen beenden. Hinterlassen Asche bei ihren Großbränden. Ihnen auch egal, wenn sie im Kampf da fallen. Verbrennen dann alles, denn alles ist schuldig. Das Duft an Flammen, denn alles nur sündig. Heute wird's blutig im Kopf geschossen. Jeder verletzt mit Schüssen und Wurten. Sind nur Soldaten aus tiefster Angst. Gehen mit Waffen in Todeskampf. Kommen zurück oder auch nicht, ihr Leben ist Krieg ohne zurück. Für den Kampf werdet technischer trainiert, abgerichtet durch Gewalt, bis ihre Menschlichkeit erstirbt. Soldaten für den Krieg, eine Millioneninfanterie. Kannst du wirklich auf sie schießen, wenn du kleine Kinder siehst? Mit Waffen in den Händen kämpfen sie wie große Menschen für das Wasser und das Brot. Schickt man sie in ihren Tod auf dem Sklavenmarkt, der steigert für ein paar Dollar geholt und für einen startet sie die Invasion. Keiner wird von ihnen verschont. Dörfer und Städte abgebrannt. Die Unruhen im ganzen Land verteilt sich wie ein Flächenbrand. Auf eine unbeschwerte Kette hatte keiner eine Chance. Und wer von euch, der noch in den Spiegel blickt,